Kundgabe 4465. Empfangen durch Bertha Dudder am 19.10.1948. Abendmahl. Und ihr sollet meine Gäste sein, die ich lade zum Abendmahl. Ich will euch speisen und tränken mit köstlicher Nahrung der Seele. Ich will euren Leib vergeistigen, auf dass auch seine Substanzen teilnehmen können, so die Seele erquickt wird, auf dass er schneller reifet, weil dies möglich ist bei Menschen, die bewusst zu mir hinstreben und mein Wort zu hören begehren. Seid meine Gäste und kommet gern zu mir, um an meinem Tisch das Abendmahl zu nehmen. Und ich will euch ein Mahl bereiten mit himmlischen Speisen, mit köstlichem Manna, das euch Kraft gibt und eurer Seele geistige Nahrung ist. Ich enthalte euch nichts vor, wonach ihr Verlangen traget. Ich bin immer bereit für euch und setze köstliche Speise auf den Tisch, weil ich euch liebe und euch als meinen Gästen alles antun will, was euch Freude macht. Ihr aber sollet gern kommen und euch nach mir sehnen. Ihr sollt dankbaren Herzens die Einladung annehmen und euch vorbereiten zum würdigen Empfang. Ihr sollet euch schmücken, um mich zu ehren als Gastgeber. Ihr sollt nicht draußen stehen bleiben, sondern eintreten in mein Haus und also dadurch bekennen, dass ihr geladene Gäste seid, die ein Anrecht haben auf die Speisung am Tisch des Herrn, die zu ihm gehören, die seine Freunde sind und die er darum bedenket, wie ein guter Gastgeber seine Freunde bewirtet und ihnen in Liebe darreichet die köstlichsten Gaben, so oft sie solche empfangen wollen. Wer an meinem Tisch sich sättigt, der wird ewiglich nicht mehr hungern und dürsten und doch voll Verlangen stets zu mir zurückkehren, meine Gegenwart ersehnend und aus meiner Hand entgegennehmend, was ihm meine Liebe bietet. Denn er wird sich ständig daran erquicken. Er wird ständig im Gefühl erfüllten Verlangens selig sein und mich begehren fort und fort. Und so wird ihm ständig mein Wort zufließen, das Brot des Himmels, das ihm das ewige Leben sichert. Kommet alle zum Tisch des Herrn, wo köstliche Speisen für euch bereitstehen. Haltet mit mir das Abendmahl. Lasset euch Fleisch und Blut reichen. Genießet es, auf dass ihr erfüllt werdet mit Kraft. Nehmet mein Wort entgegen und höret mich an, so ich zu euch spreche. Erkennet mich als den liebevollsten Gott und Vater von Ewigkeit, als euren Freund und Bruder, und nehmet aus meiner Hand entgegen, was euch meine übergroße Liebe bietet. Tretet alle an meinen Tisch, auf dass ich euch mit der Nahrung versehen kann, die ihr benötigt für eure Seele, auf dass ich speisen und tränken kann alle, die Hunger und Durst empfinden, nach meinem Wort, nach meinem Fleisch und meinem Blut. Amen.